Der Ermordete ist nicht ohne Verantwortung an seiner Ermordung. Und der Beraubte nicht schuldlos an seiner Beraubung. Der Rechtschaffene ist nicht unschuldig an den Taten des Bösen. Aus dem Buch Der Prophet, geschrieben von dem libanesisch-amerikanischen Philosophen und Dichter Khalil Gibran. Oh, dass ihr Menschen doch wenigstens als Tiere vollkommen wäret. Aber zum Tiere gehört Unschuld. Der Philosoph Friedrich Nietzsche. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27. An meine Völker. Es war mein sehnlichster Wunsch, die Jahre, die mir durch Gottes Gnade noch beschieden sind, Werken des Friedens zu weihen und meine Völker vor den schweren Opfern und Lasten des Krieges zu bewahren. Im Rate der Vorsehung ward es anders beschlossen. Die Umtriebe eines hasserfüllten Gegners zwingen mich zur Wahrung der Ehre meiner Monarchie, nach langen Jahren zum Schwerte zu greifen. Am 28. Juli 1914 unterschreibt Franz Josef, Kaiser von Österreich-Ungarn, die Kriegserklärung an Serbien. Einen Monat vorher war im bosnischen Sarajevo der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand mit seiner Frau einem Attentat zum Opfer gefallen, für das der Nachbarstaat Serbien verantwortlich gemacht wurde. Die Donaumonarchie forderte Genugtuung und stellte der serbischen Regierung ein Ultimatum, die jedoch immer wieder ihre Unschuld beteuerte. Aufgrund der verschachtelten Bündnisverpflichtungen der europäischen Staaten untereinander hätte jedem Staatsoberhaupt auf dem Kontinent klar sein müssen, dass Europa in einen umfassenden Krieg taumelt, sollte der österreichisch-ungarische Kaiser bei seinen Forderungen bleiben. Doch jeder erklärte sich von vornherein an der Zuspitzung der Lage für unschuldig. Mit entsetzlichen Folgen. Der Erste Weltkrieg kostete 20 Millionen Menschen das Leben. Drei Großreiche zerfielen, und die Spätfolgen dieser verheerenden Menschenschlachterei stürzten Europa in Faschismus, Nationalsozialismus und einen erneuten, noch schlimmeren Krieg. Doch unschuldig fühlten sich alle. Die Unschuld. Sie ist ein Ideal, das so alt ist wie die menschliche Zivilisation. Obwohl der Mensch in seinem tiefsten Herzen weiß, dass er niemals vollkommen unschuldig sein kann, strebt er einen Zustand an, der ihn freispricht von jeder Schuld und damit frei von Verantwortung für alles Negative. Philosophen, Denker, Dichter und die spirituellen Traditionen unseres Planeten versuchten immer wieder, diesem Streben nach Unschuld auf die Spur zu kommen. Dabei lassen sich zwei Strömungen grob unterscheiden. Die einen machen sich keine Illusionen und sehen den Menschen als ein Wesen an, das von Natur aus böse und schuldhaft ist. Hier wären der englische Philosoph Thomas Hobbes oder der Kirchenvater Augustinus zu nennen. Die anderen, wie die französischen Denker Michel de Montaigne oder Jean-Jacques Rousseau, sehen ihre Artgenossen als zumindest für die Unschuld begabt. Reine Unschuld, so die Auffassung des Christentums, gab es, wenn auch nur für kurze Zeit, am paradiesischen Anfang der Menschheitsgeschichte. Der Wolf schlief neben dem Schaf. Es gab weder Mühsal noch Hass. Doch bereits im dritten Kapitel des biblischen Buches Genesis wird beschrieben, wie die ersten Menschen diesen Zustand zerstören. Es ist die bekannte Geschichte vom Sündenfall, mit der Adam und Eva sich und alle ihre Nachfahren aus der Unschuld heraus katapultieren. Gott hatte den Menschen verboten, die Früchte vom Baum der Erkenntnis zu essen, doch sein Widersacher Satan erscheint dem unschuldigen Paar in Gestalt einer Schlange. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Daraufhin werden Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Von nun an ist das Leben harte Arbeit und alle Frauen müssen ihre Kinder unter Schmerzen zur Welt bringen. Während das Judentum und der Islam in diesem ärgerlichen Vorgang lediglich die Trennung des Menschen von Gott sehen, bekommt er mit dem Aufkommen des Christentums eine Bedeutung, die die gesamte abendländische Kultur beeinflusst. Es beginnt damit, dass der Apostel Paulus in einem seiner Briefe an die römische Christengemeinde schreibt: Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle Menschen sündigten. Wie es also durch die Übertretung eines einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines einzigen für alle Menschen zur Gerechtigkeit kommen, die Leben gibt. Paulus sagt damit, dass alle Menschen zunächst das Erbe der Übertretung des göttlichen Verbots tragen. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts nimmt diese Briefpassage in der christlichen Theologie eine zentrale Rolle ein. Der Philosoph Aurelius Augustinus, Bischof der nordafrikanischen Stadt Hippo im heutigen Algerien und wesentlicher Denker des Christentums, formuliert daraus einen Zusammenhang, der seitdem als Erbsünde bezeichnet wird. Durch den Missbrauch seines freien Willens hat der Mensch sich selbst und seinen freien Willen zugrunde gerichtet. Der freie Wille, durch den die Sünde begangen wurde, ist mit dem Sieg der Sünde verloren gegangen. Es bilden also alle Menschen eine einzige Sündenmasse, die der höchsten göttlichen Gerechtigkeit Strafe schuldet. Nach Augustinus' Auffassung kommt selbst ein Neugeborenes nicht unschuldig auf die Welt, sondern ist mit dem Peccatum Originale, der Ursünde, behaftet und büßt somit für eine Tat, die es selber gar nicht begangen hat. Nur durch die Gnade Gottes könne der Mensch von der Verantwortung für dieses Verbrechen gegen Gott befreit werden. Die Kirche machte diese Sichtweise zu einer ihrer zentralen Dogmen. Die Verstrickung des Menschen in das Böse ist keine Tat, sondern ein Zustand. Unschuldig können wir also nie sein, sondern lediglich versuchen, uns selber und die Welt besser zu machen, mehr oder weniger erfolgreich. Unter dem Eindruck der Reformation schwächte die katholische Kirche diese Position im 16. Jahrhundert ab, indem sie die Taufe als Maßnahme bezeichnet, mit der die Erbsünde getilgt wird, ebenso durch den Kreuzestod Jesu Christi. Erhalten blieb jedoch der Standpunkt, dass Unschuld ein schwer zu erlangendes Ideal ist, dem der Mensch aber gleichwohl folgen sollte. Die Erbsündenlehre und die damit verbundene Unmöglichkeit völliger Unschuld werden zu einem Hauptangelpunkt nicht nur der katholischen Moraltheologie. Sie beschäftigt über Jahrhunderte hinweg fast alle namhaften europäischen Philosophen. Im 17. Jahrhundert bekommt diese Auseinandersetzung durch den englischen Philosophen Thomas Hobbes eine besondere Dynamik. Er macht sich nämlich Gedanken darüber, welche Bedeutung es für ein Staatswesen haben kann, wenn der Mensch von Natur aus nicht unschuldig ist. Als Thomas Hobbes' Hauptwerk Leviathan im Jahr 1651 erscheint, tobt in England ein brutaler Bürgerkrieg. Das Buch ist eine nüchterne Bestandsaufnahme der bösen Natur der menschlichen Spezies. In einer solchen Lage ist für Fleiß kein Raum, da man sich seiner Früchte nicht sicher sein kann. Und folglich gibt es keinen Ackerbau, keine Schifffahrt, keine Künste und keine gesellschaftlichen Beziehungen. Und es herrscht, was das Schlimmste von allem ist, beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes. Das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz. Der Bürgerkrieg dient Thomas Hobbes als Beispiel für einen Zustand, in dem diese fatale Veranlagung des Menschen zu Mord und Totschlag voll zur Geltung kommen kann. Im Wirrwarr, in der Zerstückelung der Nation, kann und will der Homo sapiens nicht unschuldig sein. Bereits in einem früheren Werk hatte Hobbes seine Bedenken in einem der wohl bekanntesten Sätze der Philosophiegeschichte ausgedrückt. Er zitiert den römischen Dichter Plautus und sagt: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Er ist kein Mensch, wenn er nicht weiß, welcher Art sein Gegenüber ist. Der Philosoph behauptet nicht, dass der Mensch nur seinen aggressiven Trieben gehorcht, sondern realistisch stellt er fest, wir sind so, wie wir sind. Es gehört zu unserem Wesen, uns gegenseitig zu bekämpfen, wenn wir am Leben bleiben wollen. Dies gilt unabhängig davon, ob wir in der Steinzeit oder einer hochentwickelten Zivilisation leben. Die Lösung sieht Thomas Hobbes in einem starken Staat, der seine Bürger vor sich selbst und seinesgleichen schützt. Sie müssen zu ihrem Glück und damit zur Unschuld gezwungen werden. In Thomas Hobbes' Schrift erfährt der Sündenfall aus den paradiesischen Zeiten eine gesellschaftspolitische Wendung. Knapp 200 Jahre später ist es der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard, der die Erbsünde auf der psychologischen Ebene analysiert. In seinem 1844 erschienenen Buch »Der Begriff Angst« macht er zunächst darauf aufmerksam, dass Adam und Eva unmöglich wissen konnten, was das göttliche Verbot bedeutet. Denn erst nach dem Verzehr der Früchte vom Baum der Erkenntnis waren sie in der Lage, Unterscheidungen treffen zu können. Kierkegaard geht noch einen Schritt weiter, indem er behauptet, dass der Einzelne immer wieder neu entscheidet, ob er sündigt oder nicht. Er ist also selbst verantwortlich für seine Unschuld. Durch die erste Sünde kam die Sünde in die Welt hinein. Ganz und gar auf dieselbe Weise gilt dies von der ersten Sünde jedes späteren Menschen, dass durch sie die Sünde in die Welt hineinkommt. Wie also Adam die Unschuldigkeit durch die Schuld verlor, so verliert jeder Mensch sie. Im Stadium vor dem Sündenfall befinden sich Adam und Eva in einer vorbewussten Konstellation, in der ihr Verstand, ihr Unterscheidungsvermögen noch keine Rolle spielen können. Hier ist der Mensch nach Kierkegaard von jeder Schuld freizusprechen, denn Gegensätze und die Fähigkeit, sie zu erkennen, sind ihm fremd. Im paradiesischen Zustand ist Friede und Ruhe. Aber es ist zu gleicher Zeit etwas anderes da, das nicht Unfriede und Streit ist. Denn es ist ja nichts da, womit sich streiten ließe. Was ist es denn? Nichts. Welche Wirkung aber hat nichts? Es gebiert Angst. Das ist das tiefe Geheimnis der Unschuld, dass sie zu gleicher Zeit Angst ist. Das erste Paar der Menschheitsgeschichte ist unschuldig, weil es unwissend ist. Doch gleichzeitig strebt es nach einem Zustand, der diese Unwissenheit aufhebt. Es will wissen. Und um dies zu erreichen, muss es seine Unschuld verlieren, indem es schließlich vom Baum der Erkenntnis ist. Die Tatsache, frei sein zu können, uns entscheiden zu können, so Søren Kierkegaard, beunruhigt uns. Das Medium, in dem uns das bewusst wird, ist das der Angst. Angst davor, das Falsche zu tun, uns mit unserer Freiheit der Entscheidung aus dem Zustand der Unschuld herauszuschießen. Deshalb ist es bequemer, andere für sich denken und handeln, sich von moralischen Autoritäten erklären zu lassen, wie das Leben gestaltet werden soll. Kierkegaard behauptet nicht, dass das Individuum ein Unschuldslamm sei. Er plädiert jedoch dafür, die Folgen der eigenen Handlung in Kauf zu nehmen und die Verantwortung nicht abzuschieben. Wesentlich radikaler als Søren Kierkegaard formuliert der 1844 geborene Philosoph Friedrich Nietzsche seine Kritik an der christlichen Einstellung zu Schuld und Unschuld. Für ihn ist die gesamte Morallehre des Abendlandes nichts anderes als eine einzige Diktatur des schlechten Gewissens. Die Begriffspaare Schuld, Unschuld oder Gut und Böse sieht Nietzsche als die schärfsten Waffen einer lebensfeindlichen Religion, die die Menschheit zu einer Ansammlung von Idioten macht, die aus Angst vor Bestrafung vor ihrer eigenen Freiheit davonlaufen. Hölle und Himmel, gottgefällige Taten und ein ethisch einwandfreies Leben sind für Friedrich Nietzsche moralinsaure Hirngespinste, mit denen der Mensch in Schach gehalten werden soll. Ironisch merkt er an, das Christentum mit seiner Verachtung der Welt hat aus der Unwissenheit eine Tugend gemacht, die christliche Unschuld. Vielleicht, weil das häufigste Resultat dieser Unschuld eben die Schuld, das Schuldgefühl und die Verzweiflung ist. Somit eine Tugend, welche auf dem Umweg der Hölle zum Himmel führt. Nun erst wirkt die Verheißung einer nachgeborenen zweiten Unschuld. Sie ist eine der schönsten Erfindungen des Christentums. Die christliche Moral mit ihrer Betonung des Unschuldsideals, so Friedrich Nietzsche, mache den Menschen zu einem Wesen, das sich seiner Lebensinstinkte schämen soll, statt sie zu bejahen und auszuleben. Lust, Sinnlichkeit, Genuss und der Spaß an der Übertretung gehören zum Menschen. Sie sind geradezu die Voraussetzung für die Würze des Daseins. Friedrich Nietzsche fordert ausdrücklich dazu auf, die Unschuld zu verlieren. Denn das, was man im herkömmlichen Sinne darunter versteht, blockiere die Ströme der Lebensenergien. Zudem habe das Christentum ein Bild des Homo sapiens entworfen, das ihn als Krone der Schöpfung zeigt und ihn damit über die Natur stellt. Die Folge? Der Mensch hält sich für etwas Besseres, als er ist. Ein instinktloses Etwas, das sich angeblich nur nach den Regeln von Vernunft und Moral verhält. Da jeder jedoch tagtäglich am eigenen Leib erfährt, dass dem nicht so ist, aber gleichzeitig unschuldig sein will, lebt er nicht authentisch und geht mit der Begleitmusik seiner angeblichen Verantwortungslosigkeit durch die Welt. Nietzsches Befund ist gleichzeitig desillusionierend und ermutigend. Denn wenn wir endlich aufhören würden, uns selber etwas vorzumachen, wären wir auch viel eher in der Lage, die dunklen Seiten in uns zu akzeptieren und sogar als Voraussetzung unserer Freiheit zu sehen. Paradox ist dabei, dass Friedrich Nietzsche seine Attacken gegen das Christentum mit einer Wut reitet, die an die Propheten des Alten Testamentes erinnert, so in seiner Schrift »Der Antichrist«. Weder die Moral noch die Religion berührt sich im Christentum mit irgendeinem Punkte der Wirklichkeit. Lauter imaginäre Ursachen, Gott, Seele, Geist, lauter imaginäre Wirkungen, Sünde, Erlösung, Gnade, Strafe. Das Christentum will über Raubtiere Herr werden. Sein Mittel ist, sie krank zu machen. Die Schwächung ist das christliche Rezept zur Zähmung, zur Zivilisation. Vor allem weiß es, dass es an sich ganz gleichgültig ist, ob etwas wahr ist, aber von höchster Wichtigkeit, sofern es als wahr geglaubt wird. Doch Friedrich Nietzsches kritische Wucht gilt nicht nur der christlichen Religion und ihrer Morallehre, vielmehr geht es ihm darum, einer sich entwickelnden industriellen Massengesellschaft den Spiegel vorzuhalten, die auf Konkurrenz, Neid und Kampf beruht, sich aber gleichzeitig über ihre wahre Natur betrügt, indem sie sich den moralischen Mantel des Anstandes und der Unschuld umhängt. Am Beginn der Moderne ist Friedrich Nietzsche der erste Denker, der die wirksamsten Mittel der Ablenkung des Menschen von sich selbst anprangert: Verblödung und Beruhigung. Auf der Strecke bleiben nach seiner Auffassung diejenigen, die nach wie vor an das Ideal der Unschuld glauben. Die unschuldigen Menschen werden in allen Stücken die Opfer, weil ihre Unwissenheit sie hindert, zwischen Maß und Übermaß zu unterscheiden und bei Zeiten vorsichtig gegen sich selber zu sein. Überall, wo Erfahrenheit, Vorsicht und abgewogene Schritte Not tun, wird gerade der Unschuldigste am gründlichsten verdorben werden. Wer Ja sagt zur Leidenschaft des Lebens, zu seinen Genüssen, Schmerzen und Freuden, so sieht es Friedrich Nietzsche, muss in erster Linie die Spannung zwischen Gut und Böse aushalten können. Er muss sie sogar begrüßen, denn sie zeigt ihm, dass er lebendig ist. Dabei ist auch das Risiko einzugehen, seine Unschuld zu verlieren. Einer der faszinierendsten philosophischen Texte der Moderne in Bezug auf das Begriffspaar Schuld und Unschuld ist nicht das Buch eines Denkers, sondern der Roman des Schriftstellers und Juristen Franz Kafka, Der Prozess. Er erschien 1925, ein Jahr nach dem Tod des Dichters, und beginnt mit dem Satz: Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Die Verhaftung Josef K.'s besteht jedoch nicht darin, dass er in ein Gefängnis verfrachtet wird. Er kann sich weiterhin frei bewegen. Auch gibt es keine Anklageschrift, aus der hervorgehen könnte, welchen Vergehens er überhaupt beschuldigt wird. Und nicht nur das. Der ganze Ablauf des Ermittlungsverfahrens scheint nach Regeln zu funktionieren, die jeder kennt, nur Josef K. nicht. Verzweifelt versucht er, hinter den Code dieses Systems zu kommen, indem er zum Beispiel Gesetzestexte studieren will. Doch selbst das wird ihm verwehrt. »Kann ich mir die Bücher anschauen?«, fragte K. »Nein«, sagte die Frau, »das ist nicht erlaubt. Die Bücher gehören dem Untersuchungsrichter.« »Ach so«, sagte K. und nickte, »die Bücher sind wohl Gesetzbücher. Und es gehört zu der Art dieses Gerichtswesens, dass man nicht nur unschuldig, sondern auch unwissend verurteilt wird.« »Es wird so sein«, sagte die Frau, die ihn nicht genau verstanden hatte. Der Widerstand des Romanhelden gegen dieses merkwürdige Vorgehen ist anfangs noch stark, denn er ist von seiner Unschuld überzeugt. Doch mit jeder Maßnahme, die er zum Beweis seiner Unschuld einleitet, liefert er, ohne es zu wollen, Mosaikstücke, die sich in ihm zu einer schrecklichen Ahnung zusammensetzen. Josef K.'s Weste ist gar nicht so weiß, wie er glaubt. Am Ende des Romans wird er brutal hingerichtet, ohne erfahren zu haben, warum er nicht unschuldig ist. Die Nachwelt hat oft versucht, Franz Kafkas Roman als eine prophetische Parabel auf die Diktaturen des 20. Jahrhunderts zu interpretieren, in denen Arrest ohne Haftbefehl, jahrelanges Vegetieren in Lagern und Gefängnissen sowie Massenmord an der Tagesordnung waren. Wie Josef K., so hatten auch die Juden der Nazizeit nicht die geringste Möglichkeit, sich mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen eine Gewaltherrschaft zur Wehr zu setzen. Diese Interpretation lässt jedoch einen wichtigen Gesichtspunkt außer Acht. Während das jüdische Volk zweifelsfrei vollkommen schuldlos war, aber trotzdem gequält und ermordet wurde, geht es in Franz Kafkas Roman auch um die Frage, inwieweit ein Mensch seine Unschuld verloren haben könnte, ohne sich dessen bewusst zu sein. Für unsere heutige Zeit ist dieser Aspekt von beklemmender Aktualität. Denn zu einem nicht geringen Teil ist der Lebensstil in den Industrie- und Wohlstandsländern mitverantwortlich für das Elend in der Welt. Der französische Philosoph und Schriftsteller Albert Camus wies darauf hin, dass der heutige Mensch sich nicht damit herausreden kann, dass beispielsweise Armut und Hunger auf der Welt schon lange vor seiner Geburt existierten. Im Grunde ist der Mensch nicht ganz schuldig, da er die Geschichte nicht begann. Er ist aber auch nicht ganz unschuldig, da er sie fortführt. Gerade die drohende Klimakatastrophe zeigt uns, dass wir nicht unschuldig sind an dem erschütternden Zustand der Erde. Jahrzehnte haben wir in völliger Verantwortungslosigkeit Raubbau an dem Rest der Schöpfung betrieben, mit verheerenden Folgen. Dabei fühlten wir uns unschuldig. Wenn sich in kurzer Frist jedoch nicht ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass wir aufgrund unserer Wegwerf- und Zerstörungskultur die Grundlagen jeder Art von Leben zerstören, hat die Menschheit endgültig nicht nur ihre Unschuld verloren, sondern wird sie auch niemals wiedererlangen können. Sie hörten Unschuld, ein unerreichbares Ideal von Michael Reitz. Ton und Technik Gerhard Wichow und Christian Schimmöller. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.